Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Robin Blase und David Hein, sie sind die super Lästerschwestern. Ich habe mal gedacht, ich singe heute. Robin, was sagst du dazu? Ich bin ein bisschen überrascht. Ich dachte nicht, dass wir jetzt einen neuen Jingle schreiben, ja. Aber ich muss sagen, ich finde ihn gut. Ja, ich gut. Bin ja der Kreative von uns beiden, das habt ihr jetzt merkt alle man. Auch gerade. Und der Musikalische ne? auch. Ja, wir haben auch wieder ganz viele kreative Leute, die sich viel Schönes für uns ausgedacht haben. Unter anderem küren wir oder wir prämieren den Montana der Woche. Ja, wir haben da erster Preisträger Montana Black, aber da möchten wir euch dann gleich informieren. Nee, wir haben ganz viele Themen. Casey Neistat ist dabei, Alberto ist wieder da, werden auch erklären, wer das ist, für alle, die es nicht wissen. Es gab eine coole Troll-Geschichte auf Twitter. Es gibt eine riesige YouTube-Sache, da haben wir auch lange nicht mehr drüber geredet, über YouTube-Netzwerke. Da hat sich groß was entwickelt, generell so mit digitalen Medienunternehmen, viel getan in der letzten Woche. YouTube hat ein neues Update rausgebracht, was die Community-Guidelines angeht. Und es gab sogar Drama rund um ein Charity-Ding. Und das haben wir mal so ein bisschen. Stellt sich heraus, Loot für die Welt ist nämlich gar nicht für die ganze Welt, sondern nur für eine Organisation. Ich dachte mir immer, warum belügt ihr die Leute? Ja, ja, das werde ich heute, hier exklusiv aufdecken. Super. Bevor wir das machen, einmal kurz Hashtag Werbung für Rudel. Das ist, das ist ein geiler Name, ne? Rudel, also roodl.io. Das ist eine. Nochmal. roodl.io. Ja. .io. Rodelio sozusagen. Ja, genau. Super, ganz toller Name. Das ist eine Umfrage. Jetzt kommt ganz kurz, jetzt kommen diese ganzen Namen, die, weil alle anderen Domains jetzt schon voll sind, werden jetzt irgendwann werden diese ganzen Apps sowas wie Grrx heißen, weil dann nur noch die X- und R-Kombination. Das Internet ist voll. Ja. Und diese Firma ist der Beweis dafür. Nee, die bieten etwas an für Influencer. Mhm. Und ich habe das mal ausprobiert auf meinem Instagram-Account. Haben vielleicht einige gesehen. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen jetzt auch ein bisschen Werbung hierfür, weil ich das tatsächlich sehr cool fand. Und zwar geben die einfach einem so eine Umfrage. Und die kann man dann bei sich auf Instagram posten oder bei YouTube oder wo auch immer. Wir können es auch in den Podcast machen. Ihr könnt auf umfrage.lästerschwestern.com gehen. Ich habe nämlich jetzt tatsächlich auch die Domain lästerschwestern.com gekauft. Aber auch ein weiterer Beweis dafür, dass das Internet voll ist. Ja. Lästerschwestern.de war schon vergeben. Ich raste aus. Wer hat sich das genommen? Ich bin so ausgerastet. Bestimmt dieser Jochen Bendel und die Melissa, die damals das Ding von uns gestohlen haben. Aber ihr könnt da mitmachen und dann können wir um einiges mehr über euch rausfinden. Anonym natürlich, aber wir können mehr rausfinden über euch, als uns zum Beispiel Spotify-Statistiken das sagen. Ich habe das jetzt mal. Zum Beispiel, was hört ihr so für Podcasts? Genau, also mal so Infos, so zum Beispiel andere Podcasts, mit denen wir gerne mal kooperieren können. Genau. Ne? Und das geht natürlich, also eigentlich ist es ja eher für YouTube und Instagram gedacht. Ich habe das mal gemacht, da sind auch spannende Sachen, zum Beispiel aus welcher Stadt kommt ihr, das ist ja eine coole Statistik, um mal zu wissen, wo man eine Tour macht. Oder natürlich diese typischen Statistiken, die man auch bei YouTube hat, so wie alt bist du. Nur das Ding ist, bei den YouTube Analytics und auch bei Instagram Analytics bin ich mir oft nicht sicher, ob das stimmt. Mhm. Weil wer ist denn unter 18 und meldet sich bei YouTube als unter 18 an? Jeder gibt doch an, dass er über 18 ist. Ja. Deswegen bin ich mir bei YouTube immer nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Zumindest was die Zahl angeht. Bei dir kamen jetzt relativ viele auch unter 18 bei raus bei der Umfrage, ne? Nicht viele, aber mehr als auf YouTube. Also bei mir, ich kann ja genau die Zahl sagen. Bei mir sind 17% haben angegeben, dass sie unter 18 sind. Okay. Ist aber natürlich auch eine Frage. Nehmen Leute, die unter 18 sind, eher an so einer Umfrage teil, weil sie mehr Zeit haben? Wer weiß. Und ich habe das jetzt auf Instagram gestellt, jüngere Leute sind wahrscheinlich eher auf Instagram als auf YouTube. Das kann auch daran liegen. Ist natürlich so eine Sache, die man dann so ein bisschen sich für sich selber noch mathematisch lösen muss. Aber ich zum Beispiel gefragt, was sind die Hobbys? Bildung. Welchen anderen Influencern folgt ihr so? Auf welchen Plattformen ist man unterwegs? Welche Marken findet man cool? Das fand ich auch ganz spannend. Also mal so zu gucken, welche Unternehmen sind Unternehmen, die cool wären als Sponsor für einen YouTube-Kanal oder für einen Podcast auch. Und auch mal so eine Frage, so wie findet ihr eigentlich die Kooperation bisher? Ist das cool oder kann man da noch was besser machen? Ja. Und auch zu den Videos. Das fand ich tatsächlich das Spannendste für mich. Ich hatte nämlich gefragt, was schätzt ihr an meinem Content am meisten? Regelmäßigkeit. Und, genau, das ist tatsächlich der letzte, ist am wenigsten angegeben. Aber zum Beispiel kritische Themen und Informationsgehalt haben ganz viele Leute geschrieben, die bei weitem die Mehrheit einmal mit kritische Themen 82%. Und ich persönlich hätte tatsächlich eher gedacht, dass es auch noch der Humor mit ist. Humor ist auch mit dabei, ist aber nur auf Platz 4 nach Authentizität, kritischen Themen und Informationsgehalt. Und ich verkrampfe mich immer so unglaublich hart darauf zu achten, dass Videos auch wirklich lustig sind und irgendein lustiges Element haben. Das gebe ich natürlich manchmal auch auf. Aber zu wissen sozusagen, dass das nicht das unbedingt Wichtigste ist, auch vielleicht ganz cool, dass man sich dann, dass man nicht so perfektionistisch bei der Content-Erstellung ist und denkt so, es muss jetzt nicht noch ein Witz rein, den man dann irgendwie erzwingt und dann am Ende vielleicht wegen dem Erzwingen auch gar nicht lustig ist. Also fand ich super spannend, hat echt Spaß gemacht. Könnt ihr, wie gesagt, selber teilnehmen auf umfrage.lästerschwestern.com jetzt für den Podcast. Und wenn ihr Influencer seid, und wir wissen ja, alle Influencer hören diesen Podcast, denn alle Influencer haben angefangen, Podcasts zu machen, nachdem wir angefangen haben. Grüße gehen raus. Und alle haben Angst, hier drin vorzukommen. Grüße gehen raus mit Hashtag Werbung. Rudel.io könnt ihr da mal ausprobieren. Ja. Wir kommen zu dem neuen Preis, den wir ausrufen möchten. Dem Montana der Woche. Wir haben uns nämlich überlegt, wir hatten jetzt ein paar Wochen tatsächlich Montana Black ausgespart. Viele, die ihn nicht kennen, ihr müsst einfach nur die letzten 10 Folgen hören. Der hat sich ein paar Sachen noch, zwischenzeitlich sind da noch passiert. Unter anderem stand die Polizei bei ihm in der Wohnung. Hausdurchsuchung wegen Waffenbesitz, illegal. Mhm. Und wir haben uns dann irgendwann gedacht, so komm, jetzt ist auch mal, ne, also er ist ja hier Dauergast, aber wir werden jetzt immer so, ich dachte, wir machen einfach so ein wöchentliches Update-Feature. Was ist diese Woche passiert, Robin? Wofür gibt es diese Woche den Montana der Woche? Diese Woche haben sie wohl sein Konto, oder letzte Woche muss man eher sagen, für 90.000 Euro gefändet. Ja. Wegen diesem Thema illegales Glücksspiel. Da habe ich auch ein Video zugemacht auf meinem YouTube-Kanal. Und jetzt illegaler Waffenbesitz kam halt noch dazu. Und Geldwäsche sind wohl die Vorwürfe. Illegaler Waffenbesitz war aber meiner Ansicht nach nur eine Vermutung. So also angeblich, also genau, es ist alles mutmaßlich, muss man auf jeden Fall dazu sagen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen diesen drei Sachen jetzt wohl gerade und es gab deswegen wohl eine Hausdurchsuchung, das hat er ja selber auch bestätigt und das Konto wurde wohl gefändet. Das ist jetzt aktuell der Stand, mal gucken, wie es da weitergeht. Also er hatte ja davor, das hat er auch selber gesagt, schon einen Fall wegen Steuerhinterziehung, musste da wohl relativ hohe Strafen zahlen. Mhm. Mir tut er tatsächlich ein bisschen leid mittlerweile, weil der kriegt richtig viel Shit. Mir auch, ja. Man muss dazu sagen, so, ich fände es cool, wenn er, wir hatten es ja auch mehrfach schon gesagt, wenn er sich auch mal hinsetzen würde und sagen würde, hey, ziemlich uncool, ich versuche das mal zu regeln. Das macht er in den Streams eigentlich schon relativ gut. Also er zeigt jetzt nicht unbedingt Reue, aber er ist schon so, dass er sagt, so, hey, wenn ich da einen Fehler gemacht habe, dann trage ich auch die Konsequenzen. Ja. Das finde ich eigentlich ganz cool an ihm. Genau, deswegen die Sache jetzt mal eher nur als Update. Wir wollen auf Montana Black nicht noch mehr rumhacken. Worauf hacken wir stattdessen rum, Robin? Ich würde mal kurz auf Casey Neistat rumhacken. Ich würde sagen, das habe ich ja nie gedacht, dass das jemals kommt von uns. Ja. Und zwar haben wir ja auch öfters im Podcast mal das Thema Marketing. Und diese Woche gibt es eine Marketingaktion, die ich tatsächlich ganz cool fand. Coole Idee, auch cool umgesetzt. Und zwar hat Burger King in Amerika dafür, die bringen halt irgendwie so Zucker-Pommes wieder zurück, irgendwie so Funnel Fries. Und die gab es halt zuletzt vor 9 Jahren oder so. Und deswegen sind die halt hingegangen, das Social Media Team, und hat mit dem offiziellen Burger King Account die Tweets von Influencern von vor 9 Jahren geliked. Mhm. Und das ist natürlich vielen Leuten aufgefallen, weil du halt eine Push-Notification bekommst, weil Burger King halt ein Verified Account ist. Und dann siehst du halt, dass die irgendwelche mega alten Tweets geliked haben. Mhm. Und das haben halt mehrere Influencer, inklusive Casey Neistat, dann auch rausgetweetet. So, hey Burger King, warum liked ihr denn meine alten Tweets? Haha, wie strange. Und dann ist rausgekommen, dass es halt eine Marketingkampagne war, um quasi damit kostenlos Reichweite zu generieren. Hat extrem gut funktioniert, weil halt super viele Leute ihn auf den Leim gegangen sind. Inklusive Casey Neistat, wie gesagt. Mhm. Und der hat jetzt ein Video gedreht, wo er, also in Teilen gespielt, aber in Teilen wirkt es so, als wäre er wirklich sauer. Ja. Darüber sich aufregt, dass sie quasi ihn kostenlos dazu gebracht haben, was über sie zu tweeten. Wo man sagen muss, sie haben ihn ja nicht gezwungen, sie haben ihn nicht reingelegt, sie haben einfach einen Tweet geliked. Ja. Und er hat sozusagen, ja eigentlich würde ich eher sagen, aus Selbstpromo-Gründen, so ey, guck mal, Burger King liked meine Tweets, das rausgehauen und regt sich jetzt drüber auf, dass das Teil einer Marketingkampagne war. Das Ding ist, sein Tweet hat ja bis zu dem Zeitpunkt, wo er dieses Video gemacht hat, auch in keinster Weise darauf hingewiesen, dass diese Pommes jetzt wiederkommen. Ja. Sondern dieses Video gibt ja erst den Kontext. Also dieses ganze jetzt Ding ist. Jetzt macht er doppelt Promo. Er macht doppelt Promo für diese Pommes. Weil ansonsten wäre es einfach nur so ein Tweet gewesen, wo er halt denen auf den Leim gegangen ist und Burger King so ein bisschen Promo bekommen hat. Ja. Aber nur Burger King als Unternehmen und nicht eigentlich die Kampagne. Deswegen ist die Kampagne an sich eigentlich gar nicht so gut. Aber dieses Video ist so skurril, weil er sich halt so richtig aufregt darüber, dass Burger King Influencer benutzt. Und das Lustige daran finde ich, dass er sagt, so, ja, Influencer sind ja auch irgendwie dumm. Wir sind keine Rocket Scientists. Und dann nutzt ihr uns auch noch aus, wie unfair. Ich fühle mich richtig verarscht, dass ihr mich dazu gebracht habt, euch kostenlos Werbung zu machen. Ich möchte jetzt für diese Werbung, die ich für euch gemacht habe, auch was haben. Und zwar möchte ich, dass ihr Geld spendet. Das ist eine coole Sache. Also ich finde es toll, dass ihr dazu aufruft, dass Leute Geld spenden. Aber why? Also warum regt er sich so drüber auf? Das verstehe ich überhaupt nicht. Man muss mal generell dazu sagen, für all diejenigen, ich denke, das dürften nicht so viele sein, aber falls ihr Casey Neistat nicht kennt, hier ein kurzes Update. Casey ist quasi so, man könnte sagen, der Erfinder der neuen oder der Vlog-Revolution. Der ist mir das erste Mal aufgefallen vor, ich glaube, das ist jetzt auch 5 Jahre her. Da hat der so eher im Stillen für sich auf, ich glaube, 1 Million Abos hat er da ungefähr gehabt, ist er so umhergedümpelt, ist ein Filmemacher gewesen. Ja. Kein großer, also nicht für so Hollywood-Filme, aber so. Er hat eine eigene Serie bei HBO, das ist schon. Ja, und bei dem sahst du halt immer, egal was für ein Video der angefasst hat, es war immer super kreativ und er ist immer die Extrameile gegangen. Also dafür wurde er auch später bekannt. Der hat Vlogs gemacht, wo er nicht einfach nur eine Kamera sich selbst ins Gesicht hält und sagt so, hey Leute, ich bin jetzt hier gerade auf dem Weg zu XY und dann halt das Maximalste, was er bringen konnte, war wie Unge dann, also die Hand so auf das Ding und so ein Geräusch zu machen, sondern hat die Kamera, also wenn er joggen war, hat er sich dabei gefilmt. Ja. Und wie er das gemacht hat, ist Kamera hinstellen, dran vorbei joggen, Kamera wieder aufnehmen. Er hat sie inszeniert. Also er hat nicht gevloggt, sondern er hat quasi sein Leben wie einen Film inszeniert und das täglich. Also er hat es auch vorher schon Videos gemacht und durch dieses Daily Vlogging ist er wirklich bekannt geworden, weil er Daily Vlogging halt, ich würde mal sagen, als einer der ersten so richtig kreativ umgesetzt hat. Genau. Und gilt meiner Meinung nach, also da stehe ich auch jetzt immer noch dahinter, als einer der kreativsten und besten Creator auf der Plattform. Ich finde das jetzt auch, muss ich dazu sagen, gar nicht so ein, es ist kein Aufreger. Ich fand nur diese Konstellation spannend. Es war ein Video, was uns auch im Reddit reingespült wurde. Und ich glaube eher so aus der Perspektive, dass Leute sagten, guck mal die Arschlöcher von Burger King. Dabei muss man sagen, also auch das ist jetzt nicht eine Marketing-Höchstleistung. Also klar, dass es funktioniert hat. Und das sind aber, die dürfen doch Tweets liken. Die haben niemanden ausgetrickst, nix. Die Leute sind selber dumm genug, dann Burger King Promo zu geben, weil sie den Tweet geliked haben. Also, sie haben es ja auch aus einem Grund gemacht. Also, natürlich ging es um jetzt um diese Zuckerpommes da, aber natürlich haben sie diesen alten Tweet damals auch schon geliked aus Promogründen. Ist jetzt nicht so, als wäre das eine neue Entdeckung, dass ein Social Media Team eines Corporate Twitter Accounts Tweets von Influencern liked, weil der Social Media Manager den Tweet mega lustig fand. Passiert mir immer wieder. Also mir folgen zum Beispiel Netflix und Amazon. Ich habe das jetzt gesehen bei Warner Brothers, wo ich mich dann zum Teil auffrage, warum folgen die einem. Ja. Aber es ist natürlich, ich sehe das bei Max zum Beispiel relativ häufig. Max fragt dann zum Beispiel bei solchen Sachen immer wieder nach. Und auch wenn ich mal gesagt habe, ey, ich freue mich auf eine Serie, dann ist das Social-Media-Team von Netflix und Amazon ganz schnell zur Stelle, weil sie genau wissen, so Leuten, die das dann teilen, antworten wir mal schneller. Finde ich tatsächlich gar nicht so problematisch. Ich fühle mich dann auch nicht benutzt und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie eine unheilige Allianz ist, sondern im Endeffekt bin ich ja auch, wenn ich zum Beispiel bei Amazon, hatte ich das mal gemacht, wann kommt Ash vs. Evil Dead raus, habe ich die angequittert, die antworten mir sofort, wahrscheinlich schneller als manch anderem. Ich bin ja auch irgendwo Fan von sowas und finde das natürlich dann auch cool, wenn ich eine Antwort bekomme, tweete die dann auch weiter, weil es auch wieder ein Service irgendwo ist. Und das Umgekehrte passiert ja dauernd. Also, dass Influencer sich über irgendeine Marke aufregen und sie dann öffentlich an den Pranger stellen, wegen irgendwas. Habe ich auch schon gemacht, zweimal. Einmal als der Techniker nicht kam, habe ich mich drüber aufgeregt. Und das war tatsächlich ein Problem, wo Twitter meine einzige Lösung war. Wurde eine Maschine umgelenkt vom Flugzeug von Düsseldorf nach Köln-Bonn, weil Düsseldorf schon gesperrt war, weil die so viel Verspätung hatte, dass sie in der Luft umgeleitet werden musste an einen anderen Flughafen, weil der andere schon zugemacht hatte. Und dann kamen wir in Köln an und im Flugzeug sagen die uns, ja, sie werden dann am Gate erwartet und dann werden sie Leute in Bussen nach Düsseldorf bringen. Kommen wir raus, ist dieser Flughafen auch zu. Und da war keiner mehr da. Und dann standen wir da mit 200 Leuten und wir konnten auch nicht zurück. Und dann haben wir die ein, zwei Menschen, die wir da noch gefunden haben, haben halt alle gesagt, nee, wir wissen von nichts, wir wussten gar nicht, dass die Maschine hier landet. Und dann war Twitter sozusagen die einzige Möglichkeit, wie ich gedacht habe, ich kann jetzt schnell für die 200 Leute, die hier alle gemeinsam mit mir waren, schnell eine Lösung finden und einfach mal rausfinden, ob wir uns jetzt alle Taxis nehmen sollen oder sowas und ob das dann auch erstattet wird. Und da habe ich dann tatsächlich auch schnell eine Antwort bekommen und dann kamen auch irgendwann die Busse und so weiter. Also es lag nicht unbedingt an meinem Tweet, aber ich habe zumindest mit dem Tweet kurzzeitig einmal Informationen bekommen. Okay. Ja, kurze Nummer, komisch, ja. Komisches Video, komische Werbekampagne, muss ich auch ganz klar sagen. Reden wir nicht weiter drüber. Ja, ich würde sagen, wir reden mal über was positiv-negatives. Und zwar positiv-negativ? Übers Trolling auf Twitter oder generell um so Leute, die halt gerne mal so Hate-Kommentare absetzen. Das haben wir ja häufiger bei uns. Das ja. haben wir öfter bei uns. Und jetzt haben wir mal einen ganz interessanten Twist. Patton Oswalt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist Schauspieler, hat unter anderem in Blade 3 zum Beispiel mitgespielt. Also falls ihr ihn seht, man kennt ihn auf jeden Fall. Werdet ihr ihn erkennen. Ja. Und der ist relativ tüchtig, wenn es so um Nerd-Sachen geht. Also der ist jemand, der sich sehr viel mit so Superhelden-Sachen auch beschäftigt und so. Und ist gern noch Gast in Talkshows, ist ein sehr witziger Typ und schreibt viel auf Twitter. Ist auch einer von denen, so wie auch Ricky Gervais, die auf Twitter sich gerne auch mit ihren Fans anlegen. Also der hat jetzt, ging es um ein Posting, was er auf Twitter gepostet hat, gegen Trump. Der hatte neulich die ganz kluge Weisheit verbreitet, build a wall, end crime. Ja, genau. Ja, also das ist die Lösung ganz einfach, sobald die Mauer da ist, wird es nie wieder Verbrechen in den USA geben. Das hat der Trump ganz klug erkannt. Und er hat dann Patton Oswalt irgendwie eat shit oder so irgendwie geantwortet. Und daraufhin hat ihm ein Typ auf Twitter geschrieben, ich bin froh, dass du in Blade 3 gestorben bist. Das ist doch geil, das finde ich richtig lustige Antwort. Und er hat ihm dann noch geschrieben, dass er so ein abgebrochener Zwerg sei, der beim Basketball gar nichts hinbekommen würde. Also ein bisschen so. Hat er gar nicht groß. Also ist keiner beleidigt, von, keiner, sondern es waren genau, eher so schnippische Antworten. Ist keiner von den heftigen Kommentaren. Und Patton Oswalt ist bekannt dafür, dass er mit der Community sehr gerne auch interagiert. Der ist anders als ich. der hat dann erst schnippisch geantwortet und hat sich dann aber die Mühe gemacht, mal auf das Profil des Typen zu gucken. Und das bestätigte dann so das, was ganz viele von uns auch immer mal wieder denken, dass wenn man sich mit jemandem in den Haaren hat, der sehr, sehr zerstörerisch wirkt oder auf Dinge reagiert, wo du glaubst, so, hey, wie kann man da so explodieren, dass da irgendwie eine Hintergeschichte dabei ist. Und in dem Fall war es wohl so, dass der Typ, der ihm da geantwortet hatte, hatte auf Twitter seine Leidensgeschichte da ausgebreitet. Der ist ein Ex-Kriegsveteran, kam nach Hause, hat mit Diabetes zu kämpfen und war wohl vor wenigen Wochen im Krankenhaus, weil er 2 Wochen sogar ins Koma gefallen war oder versetzt werden musste. Dem geht es sehr, sehr schlecht. Hatte so ein Foto auch gepostet, wie er wirklich da liegt und nichts mehr geht und hat eine GoFundMe-Kampagne gestartet, weil er Hilfe braucht. Weil typisch Amerika es kein Gesundheitssystem gibt, gerade für jemanden, der sogar als Veteran ja eigentlich sogar im Staatsdienst war und da eigentlich für ihn gesorgt sein sollte. Sogar in Amerika ist das ja zumindest geregelt. Da braucht er trotzdem Geld für seine ganzen Krankenhausschulden. Genau, und Patton Oswalt hat das dann gesehen und dann passierte was ich richtig toll fand. Also bei all den Geschichten, die wir immer über Twitter negativ verbreiten, war das ein Moment, wo mir mein kleines kaltes Herz ein bisschen erwärmt ist. Nämlich Patton Oswalt schrieb dann einen Twitter-Beitrag, wo er meinte, hey Leute, der Typ hat mir gerade geantwortet, hat mir mit Hate geantwortet und ich wollte ihn eigentlich selber zurück anscheißen, aber dann gucke ich in seine Timeline und sehe, der Mann, dem geht's richtig schlecht und er braucht Hilfe. Und Patton Oswalt hat dann $2,000 aus eigener Tasche für die GoFundMe-Kampagne des Mannes geteilt und hat dann seine Fans dazu aufgerufen. Und die haben alle gespendet. Also nicht alle, aber alle, sehr viele. Und es sind $21,000 zusammengekommen für den Typen, der wiederum dann auch geantwortet hat. Und meinte so, ich bin völlig, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und schrieb dann auch noch mal, er hätte nicht gedacht, was so Kommentare auslösen können. Und er wollte nicht hurtful sein, also er wollte niemanden verletzen. Und er wird sich künftig überlegen, seine eigene Frustration nicht auszulassen im Internet. Dabei muss man da sagen, das war ja noch einer der netten Kommentare, was wir so manchmal für Kommentare lesen bei uns oder deswegen bei anderen. Deswegen war es, glaube ich, auch leichter, da an ihn zu spenden. Also, exakt, genau. Glaub, wenn er geschrieben hätte, du Hurensohn, dann schicke hätte deine Mutter. Ja. Hätte wahrscheinlich das Geld wäre da nicht angekommen, aber ja. Aber ja, es ist eine schöne Geschichte. Der Typ hat eine Lektion fürs Leben gelernt, dem ist möglicherweise geholfen worden. Ja. Und ich finde das irgendwie von Patton Oswalt sehr, sehr coole, sehr, sehr coole Sache. Und aber auch von den Leuten von Patton Oswalt, die Patton Oswalt nicht mehr kennen, als dass er ein Schauspieler ist. Ja. Und nur weil er spendet und sie glauben, dass es eine coole Aktion ist und man helfen möchte, da halt 21.000 Dollar zusammenkommen. Und das finde ich, das ist eine Geschichte, da hatten wir uns, wir lästern in den Lästerschwestern viel, aber da kann man auch mal loben. Ja. Wir sollten, ich möchte aber trotzdem, weil wir können, wir sind die Lästerschwestern, über irgendeine Sache müssen wir lästern. 21.000 Euro ist ein bisschen wenig, 22.000 Euro hätten es ruhig auch sein können. Deswegen war die Idee, Robin, du hast doch bestimmt 1.000 Euro locker. Mach doch mal was mit deinem Geld. Wird jetzt sofort gespendet. Ja, super. Apropos Spendenaktion, an dieser Stelle wird jetzt wieder gelästert über eine Spendenaktion. Und zwar jetzt Loot für die Welt. Nee, genau. Friendly Fire. Das, was die da machen, finde ich das richtig geht ätzend. Nicht. Der Stay ist ein Streamer auf Twitch, macht das schon seit 6 Jahren, relativ erfolgreich in Deutschland, würde ich sagen, was wie so Streamer angeht. Bei weitem kein Montana Black der Woche. Aber Was streamt er so? Ich weiß gar nicht, was der so. Ich glaube, sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Er redet auch viel vor der Kamera, das ist so Variety. Ich bekomme ihn immer mit, weil er auf Twitter sehr. Also er ist so fast so die Original Lester-Schwester. Er hat auch mit Nix da ja zum Beispiel schon viele Videos, gibt auch coole, auch wirklich coole Videos gegen Mer zum Beispiel damals. Genau, das war ein richtig geiles Rap-Video, wo sie extra in die Türkei für gefahren sind. Das war ein richtig toller Song. Ganz coole Sachen gemacht. Ich habe es immer mal wieder mitbekommen, dass er sich in großen Debatten immer mit zu Wort gemeldet hat, ist aber auch einer von denen, die viel Shit dafür bekommen, weil er sich gefühlt nur aufregt, also noch mal ein bisschen schlimmer als wir beide. und das aber auch sehr, also er findet da den richtigen Ton halt noch schlechter als ich zum Was Teil. Natürlich auf Twitter auch ein bisschen schwierig ist, aber im Stream vielleicht ein bisschen leichter. Das Ding ist, er hat jetzt eine Spendenkampagne auf dem Kika gehabt, die ihm fishy vorkam. Und zwar er wollte quasi so ein bisschen aufdecken. Wollte aufdecken, genau. Und zwar bei Streamers with Hearts oder Streaming with Hearts. Genau, das ist so eine kleine Organisation, die gibt es schon, ich glaube, jetzt 3 Jahre. Die haben insgesamt laut eigenen Angaben so rund 70.000 Euro an Deutsche Krebshilfe gespendet. Mhm. Und da machen unterschiedliche Streamer mit, die quasi da ihre Streams zur Verfügung stellen und sammeln dann gemeinsam Geld dafür. Haben auch teilweise Sponsoren, unter anderem MSI hat sich da irgendwie beteiligt und haben, eigentlich dafür, dass das so ein paar kleine Streamer sind, eigentlich ein ziemlich cooles Ding auf die Beine gestellt, wenn man es so erstmal betrachtet. Dann kam aber Stay und ihm ist aufgefallen, dass sie für ihre Spenden Tippy-Stream benutzen. Das ist ein Service, den benutzen ganz viele Twitch-Streamer, dadurch, dass das einfach eine leichte Möglichkeit ist, dass Leute Kleinstbeträge halt über an deinen eigenen PayPal überweisen und dazwischen sitzt noch jemand und der trackt das Ganze und das ermöglicht dann mit Hilfe so einer Oberfläche, dass du in deinem Twitch-Stream das halt auch cool flashy anzeigen kannst. Da gibt es dann coole Alerts, weißt du, dann bimmelt dann irgendwas, da kommt irgendwie eine coole Flash-Animation oder was weiß ich, GIF kommt rein und sagt, wow, danke für deine Spende, bla bla bla. Und das wird alles durch die Stippy gesteuert und die nehmen halt dafür einen kleinen Prozentsatz, beziehungsweise PayPal und so weiter nimmt ja auch Geld für die Überweisung. Das kam ihm erstmal fishy vor, weil er meinte, warte mal, wenn die Geld nehmen, dann kommt ja von der Spende nicht 100% an. Weil ein gewisser Prozentsatz geht ja an PayPal oder Tippy. Mhm. Das war so das Erste. Dann hat er sich darüber aufgeregt, dass es wohl ein Giveaway gab und keine Versteigerung, weil Sponsoren wohl Preise zur Verfügung gestellt haben und die haben sie dann im Stream verschenkt und haben sie nicht versteigert. Und das war seiner Meinung nach ein Ausfall an Spendengeldern, die man ja hätte auch spenden können. Also Dinge, die hätten der Deutschen Krebshilfe zugutekommen können, wenn man die Sachen verkauft hätte, anstatt sie zu verlosen. Und dann, das gut, war, glaube ich, das sind ja Dinge, die ja, komm ich auch gleich zu. Dann kam das Ding, dass es keine Spendenquittungen gab. Und das hat ihn aufgeregt. Und dazu hat er dann ein Video gemacht. Bisher hat sich das alles größtenteils auf Twitter abgespielt. Hat dann ein Video zugemacht und in dem Video kommen dann halt noch mehr Vorwürfe dazu. Die aber alle auf Mutmaßungen basieren. Genau, unter anderem stellte er die, also ich würde sagen, es waren keine Vorwürfe, sondern er stellt einfach mal so Fragen in den Raum. Zum Beispiel, warum gibt es zum Beispiel keinen Beweis, dass MSI das Geld auch wirklich gespendet hat, was sie angeblich spenden wollen? Und kann es sein, dass das Geld gar nicht an die Deutsche Krebshilfe gespendet wurde, weil es ist ja nirgendwo öffentlich eine richtige Spendenquittung, sondern es gibt dann nur so eine Urkunde und auf der Urkunde steht noch ein anderer Name, da steht nicht Streaming with Hearts und Streaming with Hearts ist außerdem kein eingetragener Verein, kein gemeinnütziger. Und das hat ihn alles so ein bisschen stutzig gemacht, hat ein Video dazu gedreht und das Video, auch wenn es, ich würde mal sagen, sehr sachlich formuliert ist und er jetzt keine großen Anschuldigungen in den Raum stellt, macht es natürlich genau das. Es lässt beim Zuschauer auf jeden Fall den Gedanken zurück, die veruntreuen das Geld, die betrügen. Und das waren dann auch natürlich die Vorwürfe, die über Twitter an die Leute herangetreten wurden. Und da sind dann alles irgendwie so relativ junge oder halt verplante Streamer, die dann auch nicht so richtig wussten, wie sie damit umgehen sollen, ist so mein Gefühl. Und dann auch nicht besonders gut darauf reagiert haben, auf diese Vorwürfe, das muss man auch dazu sagen. Dann hat sich auch irgendein Journalist eingemischt und hat Stay vorgeworfen, er würde da eine Charity ruinieren. Und darauf hinaus ist es jetzt tatsächlich gelaufen. Dieses Ding wurde jetzt dicht gemacht. Ja, jetzt ist so ein bisschen wohl die auch, Frage. Wohl auch, also ich habe jetzt heute Morgen ein Video gesehen, wo Stay sich noch mal dazu äußert, wo er noch mal sagt so, ey, oh Mensch, das wollte ich jetzt aber auch wiederum nicht, weil er, glaube ich, ne, annimmt, dass es hauptsächlich durch seinen Mini-Shitstorm, den er auch aufgewühlt hat. Wir haben bei uns im Reddit, interessanterweise, haben einige Leute Dinge zutage gegraben, dass, ich glaube, ein paar Streamer, die da beteiligt waren an diesem Streaming-Betat, wohl geschrieben haben, dass sie das Projekt auch schon verlassen hatten. Ja, weil aber nicht wegen der Veruntreuung, sondern sie sagen sogar, obwohl sie es verlassen, ey, da ist alles mit den rechten Dingen zugegangen. Sie regen sich aber auch darüber auf, wie der Gründer und der Veranstalter für diesem Ding mit diesen Anschuldigungen umgegangen ist. Und dass das Ganze halt, er hat einfach nichts mehr von sich hören lassen, hat so ein bisschen den Kopf in den Sand gesteckt. Und das hat halt auch ermöglicht, dass diese Sachen hochgekocht sind. Die Statements, die sie auf Twitter gemacht haben, waren alle sehr unbeholfen, unprofessionell und teilweise voller Fehler. Das hat dafür gesorgt, dass natürlich dieser Gedanke, dass das irgendwie alles fake ist, so ein bisschen hochgeschaukelt wurde. Also ich finde es ja in erster Linie mal, ne, wir beide sind ja so Leute, die Videos machen oder die solche Themen dann angehen. Wo man Fragen stellt, ja. Wo man Fragen stellt, aber im Optimalfall hast du dazu auch schon eine Antwort. Ja. Oder du hast so einen klaren Verdacht, dass diese Frage, die natürlich einen Umkehrschluss bei den Leuten, die zuschauen, hervorruft, dass du die im Zweifelsfall eben beantworten könntest. Und ich finde es dann schwierig, wenn du, das ist ja eine Sache, die wir immer wieder auch sagen, wenn du auf YouTube Videos machst, ohne die Faktenlage abgewartet zu haben, dann ist das, dann stellst du da Sachen in den Raum, die jemandem schaden können. Und das ist hier offenbar passiert. Deswegen, du hast ja nochmal im Grunde spezielle Einblicke, weil ihr seid ja im Grunde mit Loot für die Welt seit Jahren mit genau denselben Problemen. Ich habe diese Tweets schon gesehen, habe dann das Video geguckt und musste ehrlich gesagt sagen, ich bin sehr froh, dass Stay nicht vor 3 Jahren sich mal Loot für die Welt angeguckt hat. Wir haben nämlich auch uns öfters dagegen entschieden, Versteigerungen zu machen. Und zwar bewusst. Wir haben darüber nachgedacht und haben dann entschieden, nein, wir wollen, wenn wir Sachen haben, also entweder gar keine Sachgüter annehmen, sondern lieber sagen, so, dann spendet die Sachen halt direkt an ein Kinderheim oder sowas, dass sie die PlayStation haben können oder sowas. Oder wir haben die Sachen dann verlost, weil wir auch den Leuten so ein bisschen was zurückgeben wollten und wir gesagt haben, so, also was ist in dem Moment wichtiger? Was machen wir hier gerade als Streamer? Wir sorgen dafür, dass mehr Leute diesen Stream gucken und mehr Leute spenden. Mhm. Was bringt uns mehr? Eine PlayStation für 500 Euro zu versteigern oder 100 Leute dazu zu bringen, sich diesen Stream anzugucken, die alle 5 Euro spenden und dann noch was Gutes getan haben, anstatt dass einer 500 Euro ausgibt für so eine PlayStation. Haben wir eher gesagt, es ist wichtiger, mehr Leute zu erreichen, mehr auch diesen guten Gedanken nach außen zu tragen und vielleicht auch dem einen oder anderen was Gutes zurückzugeben, indem er das Ding gewinnen kann. Weil Versteigerungen, das kommt ja auch dazu, auch noch mal ein komplexes Ding sind. Ja. Wie du das steuerlich machst, wo du die Sachen verkaufst, inwiefern das dann irgendwie ein Sachgut ist, den du als geldwerte Leistung von dem Sponsor erhalten hast und so weiter. Das ist alles ein mega komplexes Thema. Dazu kommt das Thema Verein. Wir haben 301 Bus als Verein eingetragen. Das ist ein Riesen-Act. Einen Verein einzutragen und auch einen Verein zu leiten, korrekt, ist mega komplex. Mhm. Würde ich Leuten, wenn sie keinen richtig guten Grund haben, einen Verein zu machen, nicht unbedingt empfehlen. Loot für die Welt ist bis heute kein Verein, weil es einfach ein richtig komplexes Ding ist, weil wir es nicht nötig haben. Und auch wir haben in den ersten 3 Jahren, in denen wir Loot für die Welt gemacht haben, das Geld nicht über so einen Spendendienstleister gemacht, sondern über so einen Service wie Tippi. Kann sogar sehr gut sein, dass es Tippi Stream war. Ich weiß es nicht, weil das alles über LeFloid lief damals. Aber da war es, auch da haben wir uns mit diesem Thema rumgeschlagen, dass wir zum Beispiel keine Spendenquittung ausstellen konnten. Haben das dann auch immer transparent gesagt, natürlich. Aber das war ein Problem, mit dem wir uns rumgeschlagen haben. Und Leute wie Better Place, mit denen wir jetzt auch arbeiten, die sind auch erst später auf diesen Zug aufgesprungen, dass es diese Möglichkeit gab und dass sie das integriert haben mit Streaming. Und die sind jetzt ein super Partner. Und das Ding ist, und das ist so ein bisschen der Vorwurf, glaube ich, von Stay auch, wir haben all diese Fehler schon gemacht, die Leute gemacht haben mit Duft für die Welt. Damit jemand anderes das erste, leben kann. Das erste Jahr lang sind die Gelder einfach wirklich auf den PayPal-Account, auf die privaten PayPal-Accounts überwiesen worden und wir mussten das dann selber noch spenden. Was ein Rieseneck ist. Was ein Rieseneck ist, weil du hast halt, ne, dann gab es das Problem, dass der PayPal-Account gesperrt wird, weil die denken, warum überweisen plötzlich 1.000 Leute jeweils 1 Euro, was soll das? Ist ja ein Problem, mit dem Streamer auch generell zu kämpfen haben. Das muss auch steuerlich die Hölle sein. Das ist ja auch abseits und dann, du kannst es da dann am Ende spenden und so, also auch da, also steuerlich ein Riesenthema, Spendenquittung ein Riesenthema, auch wir haben diese Probleme gehabt, wir waren aber halt auch eine der Ersten, uns gab es sogar schon vor Friendly Fire. Die jemals gespendet haben auf der Welt. Nein, die so einen Twitch-YouTube-Livestream-Ding gemacht haben. In Deutschland, auf großer Skala. Gab sicherlich auch andere Streaming vorher, aber die hatten sicherlich ähnliche Probleme. Aber fällt dir mal auf, ihr macht einen Spendenstream, boom, Friendly Fire. Wir machen einen Podcast, boom, alle anderen Podcasts. Wir haben alles erfunden, David, das Internet auch. Alles erfunden, ja. Ja, deswegen auch also das waren alles Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Natürlich ist es ein bisschen die Frage, müssen andere Leute noch dieselben Fehler machen, obwohl es inzwischen Dienstleister für Better Place gibt. Aber eine Sache, die State zum Beispiel nie gesagt hat, glaube ich, bis heute in allen Videos, die ich von ihm gesehen habe, er sagt ja, Tippy Stream ist scheiße, weil die nehmen ja Gebühren. Ja. Macht Better Place nicht auch? Better Place nimmt auch Gebühren. Und was wir halt seit Anfang an machen, das machen wir seit dem allerersten Nur für die Welt, wir zahlt die selbst. Zahlen alles, was an Kosten entsteht, aus eigener Tasche. Und das ist unsere Spende. Wir spenden, abseits davon, dass wir natürlich auch noch mal ab und zu immer wieder Geld spenden. Zum Beispiel Frodo, der dann noch mal 5 Euro spenden wollte und dann 500 aus, was er gespendet hat. Er wollte 5,00 eingeben, hat dann mal schnell mal 500 gespendet. Flo spendet ja Tausende Euro jedes Mal. Aber genau, also wir tragen die ganzen Kosten, die entstehen. Und natürlich auch noch Sponsoren, die dann dazukommen und auch noch Kosten tragen. Aber das ist ein Thema, mit dem wir uns über Jahre rumgeschlagen haben und auch immer noch rumschlagen, wie man gut mit Partnern zusammenarbeitet in dem Bereich und sind sehr glücklich mit Better Place, aber auch da, ich glaube, 2,5% von allem Geld, was da ankommt, das heißt, bei mehreren 100.000 Euro sind das mal schnell 5.000, 7.500, 10.000 Euro, die da gezahlt werden müssen. Das heißt, mit deinem Hintergrundwissen, wie würdest du diese Nummer jetzt um Streaming with Heart und also ich habe keine Ahnung. Einschätzen? Es kann natürlich immer noch sein, dass die Gelder veruntreut haben, weil bei Better Place ist das natürlich um einiges schwieriger, beziehungsweise geht gar nicht, weil Better Place einfach ein Verein ist, die nehmen das Geld ein und spenden es einfach weiter. Bei Tippy Stream landet das Geld auf einem privaten Konto und was dann mit dem Geld macht, weiß niemand, es sei natürlich, du kannst eine Spendenquittung vorweisen und die Deutsche Krebshilfe sagt, ja, das Geld ist bei uns auch angekommen. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass das die Deutsche Krebshilfe sogar gesagt hat. Es gibt auch diese Urkunde, ja, und so weiter. Aber ne, es ist auf jeden Fall, das ist halt so ein Ding. Nur die Jungs, ja, die hätten es sicherlich besser machen können, aber aus meinem Blickwinkel, ohne dass meine persönliche Sicht ist, das war eine gute Sache. Die haben über 70.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe gesammelt, hätten sicherlich dieses Jahr auch noch weitaus mehr gesammelt. Und Stay hat genau das gemacht, was du nicht machen sollst. Er hat Fragen gestellt, öffentlich, auf die er nicht die Antwort wusste, die einen anschuldigenden Beigeschmack hatten, anstatt dass er erstmal sozusagen dem Thema nachgeht. Nicht auf Twitter und nicht auf YouTube, sondern vielleicht direkt mit den Organizers, direkt mit den Sponsoren im E-Mail-Verkehr, um dann, weil wenn er dann was Geiles aufdeckt, dann hast du auch direkt die Beweise. Ist ja ein viel geileres journalistisches Video. Ja. Das ist, glaube ich, das Erste, was du als Anwalt lernst, ist, stelle in einem Verhör nie eine Frage, zu der du nicht die Antwort kennst. Ja. Und das gilt als Journalist eigentlich auch so, wenn du eine Recherche machst, würde ich sagen, dass du, ist ja viel geiler, wenn du das ganze Ding so von Anfang aufrollen kannst und dann kommen die ganzen Beweise. Es gibt zwei Arten, so einen Text zu schreiben. Entweder zu sagen, das ist der Fakt, oder eine Frage zu stellen, die einen Fakt impliziert, wo dann aber der Leser auf jeden Fall davon ausgeht, dass du diese Antwort auch liefern kannst, oder du lieferst sie halt direkt im Text. Aber wie gesagt, das, was er hier gemacht hat, ist unsauber dann einfach und das ist schade. Ja, und die Jungs waren auch unsauber, muss man dazu sagen. Also ich würde jedem empfehlen, Charity ist ein super, super Ding. Macht, wenn ihr das machen wollt als Stream, macht das mit einem Dienstleister wie Better Place, die ein eingetragener Verein sind und mit denen man auch einen professionellen Partner an der Seite hat, der auch nach außen einem hilft, professionell aufzutreten. Und das ist das Wichtigste. Aber darüber hinaus, das sind halt junge Kids gewesen, die was Gutes machen wollten. Das ist ja ganz oft so bei YouTubern und Streamern. Casey Neistat hat es ja gesagt, sind alles Idioten, keine Rocket Scientists. So ist das auch auf Twitch. Und das sind halt, die wollen was Gutes tun und verkalkulieren sich da ein bisschen, machen vielleicht den einen oder anderen Fehler und hätten das besser kommunizieren sollen, hätten das mit den Gebühren bei Tippy Stream besser kommunizieren sollen, dass da nicht alles, was da steht, auch ankommt. Aber es sind halt paar hundert Euro, die am Ende nicht ankommen. Ich verstehe nur nicht, warum man das Projekt dann jetzt beendet, denn ihr habt, wie du selber sagst, jahrelang Fehler machen müssen, weil die Fehler musst du eben machen, um daraus zu lernen, ja, und besser zu werden. Da dann gleich den Kopf in den Sand zu stecken, aber es war wahrscheinlich auch einfach schwieriger, wenn du so dezentral organisiert bist und irgendwie nur so ein paar Kumpels, die sich über einen Stream kennen, das dann irgendwie organisieren, da zerbricht sowas vielleicht schon mal schneller. Vielleicht, ja. Eine Sache, die wir vielleicht nochmal ansprechen müssten, ist ein weiterer YouTuber, der dringend Geld braucht. Mhm. Der sucht keine Spenden, sondern er macht es auf einem anderen Wege, er kehrt aus dem Nicht zurück. Unser geliebter Freund Alberto, das ist einer dieser YouTuber, den wir erklären müssen, auch wahrscheinlich für die Zuschauer, die auf YouTube viel unterwegs sind, denn der macht seit 2 Jahren keine Videos mehr. Über 2 Jahren. Ich glaube, August 2016 kam das letzte Video auf seinem Kanal. Ja, das ist einer dieser, den man üblicherweise so in so Videos findet, wie es die Twins häufig machen oder KuchenTV macht gerne neuerdings Videos, wo er sagt, so wie YouTuber, die abgestürzt sind. Der Alberto war eines der Urgesteine. Das war so, ja, mit Mr. Trashpack und mit den Außenseitern und Kelly und so, war das einer der ersten, die so um 2011, 2012 herum, ja, plötzlich richtig nach oben geschossen sind mit Videos. Er hat halt so Sachen gemacht, fing an mit Beatboxing, glaube ich, und hat dann so Sachen gemacht, so Sketche, hat viel mit sich selbst gesprochen. Also sein beliebtestes Format war, ich glaube, so Fragen mit O oder so, irgendwie so ein, wo er mehrere Charaktere gesprochen, ja, hat und hat so Community-Fragen beantwortet oder Themen besprochen. Sehr oldschool, also wirklich so ein bisschen wie bei Tiki. Super oldschool, genau. Und so, ja, und hat, aber dann ging er über zu Raps und ist dann aber auch so ein bisschen in diese Schundecke abgedriftet, weil er war bei der Gang-Tour dabei. Er ist dann Teil der, ja, Gang gewesen mit Melina Sophia. Also da hat sich dann die Content-Quality-Spitze zusammengefunden und ist auf Tour gegangen. Und die war wohl unglaublich lächerlich. Er ist beatboxend auf die Bühne gegangen. Andere haben einfach nur da gestanden und mit dem Finger gewackelt. Und dann hat er ein Video rausgebracht zum Maxi King und hat dann den großartigen Hit geschrieben: Ihr sagt Maxi, ich sag King, oder andersrum. War auch eine geile Werbekampagne. Maxi King. Hätte man zu Burger King jetzt wieder aufleben lassen können. Ja, ja, genau. Burger King. So, und dann war plötzlich aus. Er war also von einem auf den nächsten Tag weg, wollte sich wohl konzentrieren auf was auch immer. Musik, glaube ich sogar. Ich weiß, oder? Es weiß ich nicht. Man hat von ihm nie was gehört. Er ist auf jeden Fall einfach 2 Jahre verschwunden, so gefühlt. Und jetzt, diese Woche, kommt plötzlich ein Video. Und es, ja, ist ein Video, genau dieses Format, wo er sich in diesen 3 Rollen miteinander unterhält. Und da ist was, da habe ich was Interessantes beobachtet, weil du das gerade sagtest, oldschool. Damals, 2012, glaube ich, habe ich das erste Mal gesehen. Und weil das so bei YouTube was anderes war und diese aufkeimenden YouTuber so neuartig waren, fand ich den tatsächlich gar nicht mal so uncool. Also ich war, ich weiß nur, da saß ich bei Giga und wir haben natürlich immer das Internet gescannt, weil wir selber irgendwie auch immer auf der Suche waren nach: Wie bewegt man sich auf YouTube? Was macht man für Videos? Und fand das sehr interessant, wie der, ne, wie diese Sachen, die Le Floyd und Ai Blali gemacht hatten, nämlich in die Kamera sprechen und hier mal stehen, mit einem Jumpcut stehen sie plötzlich woanders. Und dann unterhalten, wow, sie sich. Magic. Ja, ne, das, also aber diese Art und Weise, wie diese, ja, Videos inszeniert waren und dass er sich dann irgendwie mit 3 Rollen unterhielt und so, da dachte ich so, ach, guck mal. Und jetzt habe ich das Video diese Woche gesehen und es war so eine Cringe-Attacke. Dieses Video fing an und ich dachte, ugh! Und ich habe es nicht geschafft, den Anfang durchzugucken, weil ich dachte, das geht ja gar nicht mehr. Das ist einfach, die Zeit hat diese Art von Video, ja, überfahren und überrollt. Und ja, also heute ist es kein cooles Video, solange nicht 30 Zooms, Airhorns und geile Memes drin sind. So, oh, jetzt, oh ja, und hallo, und hey, hey, ich will auch angeschrien werden. Yo, yo, yo, heute, ja, machen wir eine krasse Challenge, Prank, bam, bam, bam, Text kommt rein, bam, bam, bam, Meme kommt so, rein, bam, bam, hier, bam. Hier, heute spielen wir eine Runde Fortnite, ich habe hier diese neue Waffe und ihr wisst ja, der neue Patch ist freigeschaltet worden und jetzt erstmal, wenn wir 10.000 Likes, wenn wir 10.000 Likes bekommen, dann haben wir 9.000 Likes überschritten. Ich glaube, in 5 Jahren, wenn wir uns das angucken, sie ist jetzt schon cringy. Auch das ist jetzt schon cringy. Das ist schon cringy. Was ist denn jetzt der Standard, den man cool findet? Ich glaube eher so Casey Neistat, das ist so hochqualitative, aufwendige Produktion. Ich glaube, da hat das YouTube Original Programm, der Fakt, dass Unternehmen da mitmachen und doch sowas wie Funk, zahlt da viel mit rein, dass einfach der Qualitätsstandard so gestiegen ist. Wir haben uns ja die Tage erst darüber unterhalten, weil also du siehst es ja an vielen YouTubern, die es nicht mehr machen. Also, ja, es gibt ja eine ganze Zahl von Leuten und es sind hauptsächlich die Let's Player, die Leute, die mit Gaming-Content groß geworden sind und die über all die Jahre sich verweigert haben, sich zu entwickeln. Mhm. Wo sind so zum Beispiel Leute wie Tom Schaffel Leute wie Saraza, über den haben wir ja schon häufiger gesprochen, die, selbst die Pete Smeets-Jungs. Pete hat neulich erst wieder gesagt, dass klassische Let's Plays einfach tot sind. Und die Leute, die nicht umgestiegen sind, die bekommen das zu spüren. Du siehst es aber an so Leuten wie Max zum Beispiel, an Hand of Blood. Egal, was der spielt. Neulich hat er sogar Siedler 3 gespielt. Jedes Video bekommt von dem mindestens eine halbe Million Klicks. Weil das einfach so, die Leute wollen Charaktere, die frisch sind und die, also die, ne, er hat so seinen ganz bestimmten Stil und die Dinger sind dann einfach gut geschnitten. Also der Adrian, der für ihn die Videos schneidet, der ist auch einfach, der kann das. So, und ich habe das Gefühl, dass du gerade auf YouTube musst du dich immer wieder neu erfinden. Wenn du das nicht tust oder dich zu radikal neu erfindest, dann hilft dir das nicht weiter und dann kann das einbrechen. Die Jungs von Dr. Freud, mit denen wir hier auch schon früher zusammengearbeitet haben und mit denen wir hier im Büro sitzen, die haben diese Woche erst ein Video gebracht, wo sie sagen, für sie lohnt sich das nicht mehr, Videos zu machen auf YouTube. Sie wollen lieber auf Twitch umsteigen. Weil ich habe ja auch hier schon gesagt, ich glaube, dass man auf Twitch wahrscheinlich mit denselben Aufrufzahlen das Zehnfache verdienen kann. Ja, das sowieso. Also wenn du da eine zahlende eine Basis hast, aber wenn du sagst, so okay, also die haben jahrelang ihre Random Game Facts gemacht und ihre Top Ten und ich glaube, irgendwann hast du dann alle Fakten erzählt und ich glaube auch, dass du dann irgendwann nicht mehr in die Kamera gucken kannst und sagen kannst, oh, jetzt bin ich aber hier top motiviert, um euch zu sagen, Namco hat übrigens mal, sondern irgendwo spürt man auch als Zuschauer, dass da die Luft raus ist und ich finde, dann ist es auch wichtig, dass man sagen kann, ja, Wir machen was anderes. Das finde ich ja so cool. Zum Beispiel bei einem Phil Laude fand ich das ganz, ganz toll. Der mit Waititi sozusagen ja wirklich so oldschool war. Der war oldschool. Haben auf dem Zenit gesagt, jetzt hören wir auf. Und hat sich dann ein paar Jahre später komplett neu erfunden mit Content, der so denselben Spirit hat, aber halt richtig modern war und hat damit wieder komplett durchgestartet. Genau. Da gibt es wenig Leute, die finde ich, sich regelmäßig so gut neu erfinden können auf der Plattform. Das ist richtig, ja. Also ich finde, wenn du auf dein eigenes Bauchgefühl hörst, dann ist es, ich meine, schau dir an, womit wir beide gestartet sind. Du hast mit Mitarbeiter-Sachen und mit YouTuber-Parodien angefangen. Ich habe auf der Couch gesessen und den Leuten erzählt, also auch so mit den News, eigentlich so ein bisschen auch, was ich heute mit den Lesser-Schwestern mache, aber auch ganz anderen Content. Und ich finde, solange du mit der Zeit gehst, Alberto, um mal wieder zurückzukommen, da kann ich überhaupt nicht sagen, was das jetzt soll. Weil, also, du merkst so, ab der Hälfte des Videos bricht das nämlich ab. Und weil er da redet er irgendwie um Monogamie. Ich habe es mir aber, wie gesagt, ich konnte es mir nicht angucken. Ja. Hast du es gesehen? Nee. Könnt ihr ja vielleicht mal reinschauen. Oder nicht. Da fängt er dann plötzlich an zu sagen, er hat zwei Instagram-Accounts. Einer ist neu und der andere ist einer, der heißt gar nicht wie er, nämlich Danny Rose. Auf beiden ist eher so verklausulierter Content, also so Leute mit Masken, dann boxt er auf irgendwas, auf welche Sachen ein, dann beatboxt er und es ist super skurril. Und dann sagt er, ja, ich weiß noch nicht, ob hier noch was kommen soll. Ich hatte jetzt gehört, dass Flying Uwe wohl in einem Video gesagt hat, er hätte mit Alberto gesprochen und der hätte gesagt, ja, er will jetzt wieder häufiger sowas machen, aber ich weiß ja nicht, was der die letzten zwei Jahre jetzt gemacht hat. Man hat es aber jetzt gesehen, er hat 1,2 Millionen noch, also hat jetzt kontinuierlich in den letzten zwei Jahren Abonnenten verloren, weil er keine Videos mehr gemacht hat und hat jetzt aber über Nacht 70.000 neue Abonnenten dazu gewonnen. Mehr, der hat, ja stimmt, 70.000. Ja. Und macht auch immer noch 1,2 Millionen Klicks schon wieder auf dem Kanal. Also ich glaube, der kann allein durch die Archivklicks und wenn er jetzt ein paar neue Videos macht und der Hype ist anscheinend wieder da, weil das irgendwie so Nostalgie-Mischung aus großer Kanal. Das würde mich interessieren. Mich würde interessieren, ist das jetzt so eine Erscheinung, weil die Leute sagen, ah, er ist endlich wieder zurück. Also die einen kommen zurück, um zu schauen, lebt er noch? Wie sieht er jetzt aus? Ist er immer noch schwarz? Und die anderen werden sagen, ich glaube, die wenigsten sagen, oh, das ist aber frischer Content. Also ich glaube eher, dass er nach dem dritten Video das so ist wie vor 5 Jahren, werden die Leute sagen, ja, aber das ist jetzt nicht mehr das, was ich heute gucken möchte. Also was ich so spannend finde, ist, dass ja immer gesagt wird, dass YouTube-Kanäle halt so tot sind, wenn sie lange nichts hochladen. Und wir beide kennen das ja von unseren Kanälen, dass das nicht so ist. Wir laden lange nichts hoch und die Kanäle kommen, bam, super stark zurück. Und bei ihm ist jetzt auch so 2 Jahre nichts hochgeladen. Das erste Video ist direkt Platz 3 in den Trends. Und ich glaube, dass er darüber auch super viele Leute erreicht hat, die ihn vielleicht gar nicht kannten, sehen, er hat 1,2 Millionen Abonnenten. Und einfach aus dem Grund Grund abonnieren, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Das ist ja ganz oft dieser Herdengedanke, finde ich, auf YouTube. Wenn du einen Kanal siehst und der hat viele Abonnenten, bist du eher dabei zu abonnieren, als einen Kanal, der weniger Abonnenten hat. Und das kommt ihm ja vielleicht auch zugute. Ja, ich bin mal gespannt, was Alberto daraus macht, ob er daraus was macht. Ich wüsste zu gerne, ich würde gerne ein kleines Mäuschen spielen. Ich wüsste gerne, was ihn geritten hat. Braucht er das Geld? Ist irgendein Projekt in der Mache, wofür jetzt die Promo? Ich hätte einfach nur Bock gehabt. Ich hätte einfach gesagt, nach 2 Jahren plötzlich aufgewacht, morgens hat gesagt, weißt du, was heute geil wäre? Lustiges YouTube-Video. Sei ihm ja vergönnt. Also ich meine, er war mal einer von denen, die das mitgeprägt haben und die ein bisschen diesen Spirit von, ich mach mal, setz mich mal vor eine Kamera mitgeprägt haben. Vielleicht kann der, wer weiß, was der irgendwie, was der mitbringt. Deswegen wollen wir da gar nicht zu sehr lästern. Ja. Ich würde noch ein weiteres Oldschool-Thema aufmachen, nämlich Netzwerke, YouTube-Netzwerke. Das ist ja so ein Ding, da haben wir in diesem Podcast, glaube ich, super wenig drüber geredet. Das ist eigentlich auch schon seit mehreren Jahren kein großes Thema mehr, weil die sich alle selbst abgelöst haben. Was gibt es denn eigentlich noch? Also in Deutschland haben wir noch Studio 71. Ja, DiviMove ist jetzt fusioniert jetzt auch gerade mit den eigenen internen RTL-Tochterfirmen, also UFA und DiviMove und so weiter werden jetzt gerade eine. Gibt's hier, wie hießen die ganzen Assis hatten? Tube One. Die gibt's auch immer noch, die gehören zu Ströer, aber ich glaube, da sind halt noch die beiden. Aber es ist halt eigentlich alles mehr auf Netzwerke, auf Managements umgestiegen von den Netzwerken. Also ganz viele YouTuber haben inzwischen Managements, die einfach wie Tube One eigentlich früher. Tube One war eigentlich immer so das Netzwerk, was schon am meisten Management war. Die hatten halt einfach ihre 10 Künstler, die alle zusammen Videos gedreht haben, die waren alle eine Clique, hatten alle sehr ähnlichen Content. Und das machen jetzt so die Managements so ein bisschen. Da gibt es einige. Ich hatte jetzt übrigens gesehen, dass Alberto in der Videobeschreibung auf Jan Rode verlinkt. Das heißt. Der war ja noch bei Tube One früher. Wahrscheinlich ist das immer noch derselbe Videobeschreibung. Das ist scheinbar sein Manager. Der ist einer von den Gründern von Tube One gewesen damals. Macht Jan Rode noch bei Tube One? Weiß nicht, ich glaube, der ist da raus. Aber das ist einer der Gründer gewesen. Genau, Mediakraft gibt es auch noch, aber ich glaube, die haben kaum Partner. Die sind eigentlich eher eine Produktionsfirma geworden. Endemol hat sich ja bewusst entschieden, sie wollen eher eine Produktionsfirma sein, haben das Netzwerkgeschäft einfach von heute auf morgen aufgegeben. Und Maker Studios hat es in Deutschland ja mal versucht, aber irgendwie nie geschafft. Und es waren dann auch nie da. Du hast noch die Alliance. Alliance, genau, die gehören zu Vibedia. Also die gehören, also ich glaube, alle Netzwerke, bis auf Mediakraft, die ja von Gamigo gekauft wurden, gehören alle zu großen Medienunternehmen. Genau. Die Internationalen haben in Deutschland auch. Und es gibt auch diese Gaming Clerks, diese ganz kleinen, Pau Media. Man muss halt dazu sagen, dass diese Zeit, wo, sie haben ja meistens darauf aufmerksam gemacht, auf sich, jetzt mal abgesehen von den Skandalen, dass zum Beispiel in Studio 71 gesagt haben, komm, wir nehmen jetzt mal eine Horde von YouTubern, die bekannt sind, und Robin Blase und David Hein, und stecken sie in die Mansion. Ja. Oder machen sowas wie diese Poker-Dinger. Oder machen sowas wie das Netzwerk. Das gibt's halt gar nicht mehr. Das gibt es gar nicht mehr. Schade. Keine Aktionen mehr, die so ein bisschen größer sind. Studio 71 ist tatsächlich noch, gehört zu den wenigen, die jetzt, wo waren das neulich? Bei Assassin's Creed, glaube ich. Mhm. Wo sie halt sehr viel Geld bekommen und stecken dann Kelly und U-Phone und Marcel Skorpion. Stecken die zusammen in ein Video und karren die nach Athen und lassen die was Großes machen. Ja, bei der God of War-Kampagne der Ominösen, die im Podcast hier auch besprochen. Nee, stimmt gar nicht. Wir wissen gar nicht, um welches Spiel es da geht. Ja, ich weiß nicht, wovon redest du, Robin? Es gibt, glaube ich, Unternehmen tatsächlich eher jetzt, die halt so durch Funding solche Sachen machen. Weißt du, so wie, keine Ahnung, Coke TV, wo dann halt mehrere Influencer da zusammenkommen. Genau. Aber es hat halt alles, dadurch, dass es so gebrandet ist, nie wirklich diesen Spirit von damals. Bevor ich es vergesse, eine Sache möchte ich noch einwerfen. Es ist ja noch eine weitere Woche vergangen. Weißt du, wer der vierte bei Let's Cruise ist? Oh nein, ich habe es noch nicht geguckt. Live in der Sendung. Wir machen jetzt kurz eine Pause. Ich habe es nachgeguckt und zwar, die vier stehen fest. Es sind Lara Loft, Klänger hatten wir schon, Lisa-Sophie Laurent und Peter Sweets. Ja, und wer hat gesagt, bitte 2 Wochen zurückgehen und die Folge hören. Wer hat gesagt, dass Pete Smith wahrscheinlich dabei sein würden? Ja. Also das wundert mich jetzt tatsächlich ein bisschen, dass Peter bei sowas zusagt, aber ja, auch Lisa und auch Klänger und auch Lara. Gut. Alles, ja. Aber das sind so das sind ich bin so sehr gespannt. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrer Kreuzfahrt. Ja, das sind so Einzelideen, die so immer mal wieder aufkochen. Meistens, häufig passiert das ja so, dass das ist jetzt ein Rewe zum Beispiel sagt. Ein Management sagt entweder, hey, wir pitchen, oder üblicherweise, und das ist eigentlich der hauptsächlichste Fall, dass irgendeine Marke sagt, nehmen wir mal Nivea, geht auf eins der großen Netzwerke oder eins der großen Managements zu und sagt, hey, wir haben viel Geld, was machen wir? Und dann schlagen die ein paar Creator vor, meistens pitchen sie gleich noch eine Idee mit Und so entstehen dann solche Ideen mittlerweile. Also es ist nicht mehr so, wie dass die Netzwerke eigene Aktionen starten. Und das finde ich echt schade. Ja. Aber du, das eigentliche Thema ist ja ein ganz anderes. Worauf ich eigentlich hinaus wollte bei dem Netzwerkthema ist, die Netzwerke haben jetzt endgültig so richtig dicht gemacht, nämlich auch die ganz großen in den USA. Also bei Maker Studios gab es ja schon dieses Ding, die hatten diesen riesen Exit erst für 1 Milliarde an Disney. Am Ende sozusagen war diese Milliarde dann doch an irgendwelche Konditionen geknüpft und am Ende waren es, glaube ich, 650 Millionen Dollar, die sie dann bekommen haben. Oh nein. Was auch noch immens ist. Also das sind Leute wie ein, wie heißt er hier? Ganz viele. Epic Rap Battles waren doch dabei. Genau, Lisa Nova, wie hieß er denn hier, dieser Family Blogger. Ich bin in Amerika gar nicht so. Ja, und hier dieser Typ, der diese Pornostars interviewt hat. Ich habe die ganzen Namen schon wieder vergessen, so viele so Jahre her. Ja. Kasim G. Kasim G, ja. Genau. Also die haben alle richtig Geld da rausgeholt und ja, das war so der Exit, den auch alle Netzwerke und ich glaube auch Mediakraft damals angestrebt haben. Sie alle gehofft haben, oh, wir werden alle Multimillionäre, indem wir die verkaufen. Das Businessmodell war schon immer aufblasen, möglichst viele Creator reinholen, um die Zahlen aufzuschönern, dann in einer neuen Funding-Runde mehr Geld reinzuholen. Davon, das hat Mediakraft ja genauso gemacht. Was für krasse Offices Mediakraft hatte. Ja, ja. An was für Locations was und wie. Was die auch an Geld geboten haben. Was wir für teilweise für Möbel in den Büros hatten, für Designermöbel, einfach damit die geil aussehen, wenn irgendein Business-Kontakt reinläuft. Ich kann ja mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Damals, als ich YouTuber geworden bin, ne, ich hatte mich von Giga verabschiedet und bin dann YouTuber geworden, eher so notgedrungen, weil ich auch nicht wirklich wollte, dass ich noch mal in so einen Verlag wechsle, wo ich wieder ausgebeutet werde. Aber auch nicht so richtig, so anders als ihr, hatte ich ja auf YouTube so alleine zumindest noch keine Sporen gesammelt. Aber dadurch, dass Flo und auch Mr. Trashback damals den Kanal erwähnt hatten, ging der fast instant auf 100.000 Abonnenten. Und plötzlich wollten alle Netzwerke mit mir reden, alle. Also ich hatte Termine in einer Woche mit jedem Netzwerk. Und was da für Preise geboten wurden, da wurden mir Festbeträge pro Monat geboten. Und es gab dann ein Wettbieten zwischen zwei Netzwerken, wo das eine sagte, komm, wir zahlen hier 4.000 Euro pro Monat. Und ich so, ja, also da müsste ich dem anderen Netzwerk jetzt aber Bescheid sagen. Ne? Einfach aus Fairness. Ich bin ja keiner, der dann hochpokert. Bin rüber, hab zu dem anderen Netzwerk gesagt, hey du, die wollen mir jetzt mehr bieten. Deswegen, ich würde dann, und die so, nee, okay, dann machen wir 5.000 pro Monat. Und so ging das in tausender Schritten. Und ich dachte, was ist das? Was ist mit diesen Leuten? Ich hab zu dem Zeitpunkt 2 Wochen lang Videos gemacht. Das waren 3 Videos auf dem Kanal. Es hätte also auch sein können, dass dieser Hype nach einer Woche auch wieder vorbei ist. Vor allem, also was man noch dazu sagen muss, das war ja so 2013, 14 rum. Das war so ein Punkt, wo mit YouTube nicht viel Geld verdient wurde. Nein. Das war alles nur durch Venture Capital finanziert. Das hätte sich niemals refinanziert. Die haben dann angefangen an einem Punkt, weil was dann passierte war, dass alle Großen waren dann schon im Netzwerk und jeder Neue, der potenziell, wo sie annahmen, der kann durch die Decke gehen, wollten sie sich nicht mehr durch die Finger gehen lassen. Deswegen war plötzlich ein Wettbieten um mich ausgebrochen. Ich dachte, was ist denn hier los? Ja. Also, weil ich hatte ja nichts, also außer Giga, auf meiner Vita zu stehen. Und davon habe ich dann am Anfang tatsächlich profitiert. Ich kann nur davon ausgehen und mutmaßen, dass um manch anderen ganz andere, also jemand, der sich auch besser verkaufen kann als ich, wird ganz andere Gelder aufgerufen haben. Und es ist kein Wunder, dass diese Blasen relativ schnell geplatzt sind. Ja, das Spannende ist, sie sind in Deutschland relativ schnell geplatzt, aber international, wo es das ja schon länger gab, in den USA, platzen sie teilweise jetzt erst. Was ich richtig faszinierend finde, weil das nämlich meiner Meinung nach, also gerade bei dem einen Unternehmen, um das jetzt geht, ein Unternehmen war, was ich immer als Vorbild gesehen habe, für wie es in Deutschland eigentlich auch laufen könnte. Und zwar sind jetzt sowohl Machinima als auch Defy Media in relativ kurzer Zeit gab es da große Events drumherum. Bei Machinima ist jetzt Folgendes passiert. Ich weiß nicht, wer das kennt, das ist tatsächlich war einer der größten Kanäle weltweit. Die haben die haben sich erst durch Videos, die von anderen erstellt wurden. Genau, und da ging es eigentlich auch tatsächlich um Machinimas. Also das sind ja so mit Videospielsequenzen und Charakteren animierte. The World of Warcraft hat sie groß gemacht. Genau, also haben so kleine Sequenzen, die du halt erstellst mit Spielcharakteren, die miteinander reden und dann synchronisierst du das nach und so. Halo und World of Warcraft. Genau, so Red vs. Blue und so weiter. Counter-Strike ganz viel. Ja. Und Machinima war auf YouTube gleichbedeutend mit dem Thema Gaming. Ja. Also wenn es Let's Plays oder irgendwelche Art von Content war, dann war das Machinima-Content. Du hast immer dieses Logo am Anfang. Jedes Video war gebrandet mit diesem großen roten M, was ich gedreht habe, mit diesem Soundeffekt. ganze E-Sport-Themen, so Call of Duty zum Beispiel, haben wir eine Zeit, da war Call of Duty das Thema auf YouTube, noch vor Minecraft oder parallel zu Minecraft. Und die ganzen Stars aus dieser Szene, so ein C-Nenners, der jetzt auch immer noch ein großer Gamer ist, ein Hutch, damals hatten dieses Machinima Respawn und so. Da gab es so richtige so Untermarken, die sich so mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Das war ein riesen fettes Ding. Die sind dann auch irgendwann verkauft worden oder haben wieder Venture Capital geholt von unter anderem Warner Brothers und so weiter. Und waren dann aber jetzt irgendwann nicht mehr profitabel. Ich habe dann von einem anderen Gruppe aus Leuten gehört, die schon früher gegangen sind, aus dem Ding jetzt ihren eigenen Kanal machen, die da so erzählt haben. Also dieses Ding ist halt nach und nach auseinandergefallen und hat sich halt nur noch so irgendwie knapp über Wasser halten können. Und ist jetzt verkauft worden an Fullscreen, eines der letzten Netzwerke, das noch so groß existiert. Also ganz viele Netzwerke sind eigentlich nur noch so Rights-Management-Dinger. Die machen gar nicht mehr das, was man mit Netzwerken früher assoziiert hat, nämlich Content-Produktion und Groß-Deals ranholen und verhandeln. Das machen eigentlich alles inzwischen Managements, sondern Netzwerke sind eigentlich Cross-Promo wird gar nicht mehr verhandelt. Ja, gar nicht. Also eigentlich geht es nur noch um dieses Content-Management-System, dieses CMS. Das ist eine Sache, die YouTube auch nicht mehr rausgibt. Also du kriegst einfach keins mehr. Eigentlich ist das inzwischen eine Sache, die eigentlich noch den einzigen Wert hat, weil damit kannst du ganz viele Kanäle unter deine Fittiche nehmen, denen Copyright Protection anbieten und denen bei der Monetarisierung so ein bisschen helfen und kannst denen bei Problemen, die mit YouTube auftreten, helfen. Und das ist so dieses CMS-Thema und das halt dieses Rights-Management. Also das ist halt, keine Ahnung, FIFA oder sowas. Die FIFA hat ein Problem damit, dass ganz viele Videos hochgeladen werden von Fußballspielen, an denen sie die Rechte haben, also gehen sie zu einem Netzwerk. Gibt in Deutschland zum Beispiel auch eins Athletia, die kümmern sich um diese ganzen Sportthemen. Dann gehen die zu denen. Die sind Ex-Mediakraft, oder? Die Ex-Mediakraft, die haben sich irgendwann rausgekauft. Und die kümmern sich dann darum, dass halt all diese Videos geclaimed werden. Das ist eigentlich so der einzige Job, dass halt dann jemand sich darum kümmert und dass sie diese Möglichkeiten haben. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen um Licensing und um Deals ranholen und so weiter. Aber das ist halt was ganz anderes, als es ursprünglich mal war. Und Machinima ist halt ein Kanal, der ist legendär, ist einer der größten Kanäle gewesen auf YouTube. Millionen fast an Videos auf diesem Kanal, also natürlich nicht, aber Tausende. Die haben sie jetzt alle gelöscht. Den ganzen Kanal dicht gemacht, auch von heute auf morgen ohne Warnung. Und das ist natürlich einfach, da ist einfach Geschichte untergegangen. Es ist eine YouTube-Geschichte beerdigt worden, dadurch, dass dieser Kanal jetzt verkauft wurde. Ich bin mal gespannt, was damit passiert. Aber ich hatte irgendwo eine Nachricht gelesen, dass sie die Dinger zwar gelöscht haben, dass sie aber das Geschäft nicht einstellen wollen. Sie haben es ja verkauft. Also Fullscreen hätte es ja nicht gekauft, wenn es nicht irgendeinen Wert für sie hätte. Ich denke mal, Teile davon, zum Beispiel Original-Content-Produktion oder irgendwelche CMS-Sachen, die sie noch haben oder Marken, die sie noch irgendwie verhandeln im Gaming-Bereich. Vielleicht haben sie ja auch tatsächlich noch Gamer unter Vertrag. Das werden sie sicherlich weitermachen. Aber es sieht so aus, als wäre Fullscreen und Studio 71 sind so die einzigen zwei Netzwerke. Weil Studio 71 in den USA ist ja auch noch mal, das hat ja ProSiebenSat.1 hat ja gekauft. Und das ist weg. Das heißt, früher gab es Big Frame, Maker, Defy, Machinima, habe ich Fullscreen schon gesagt? Mit wem war denn das Studio fusioniert? Wie hießen die denn? Ja, gute Frage. Ja. Egal. Ja, auf jeden Fall, wer jetzt nämlich noch pleite gegangen ist, ist Defy Media. Ja. Und das war eigentlich immer meiner Meinung nach das beste Beispiel dafür, wie ein Netzwerk funktionieren sollte. Weil die nämlich von Anfang an auf Original Content gesetzt haben. Die haben, also zumindest das, was dann später Defy Media wurde, haben damals Smosh gekauft. Mhm. Mit Venture Capital, habe ich immer gedacht. Jetzt stellt sich raus, sie haben tatsächlich Smosh damals für 0 Euro gekauft. Was? Smosh hat damals, die waren noch der größte Kanal. Ja, Smosh war der weltweit größte Kanal. Und die haben diesen Kanal verkauft für 0 Dollar. Aber da muss es einen anderen Deal geben. Ja. Keiner ist so dumm. Aktien. Ach so. Aktien an diesem Unternehmen, ein Unternehmen, was aber halt nicht an der Börse gelistet war. Also du kannst diese Aktien halt auch nicht verkaufen. Das macht ja gar keinen Sinn. Beziehungsweise im Gegenteil, so umso mehr Investoren reinkommen, umso mehr werden deine Shares ja auch diluted, also runterbewertet. Hast du weniger Anteile an der Firma. Und die haben kein einziges, also diese beiden von Smosh, die der größte Kanal waren auf YouTube, haben wohl nie einen Cent von diesem Verkauf gesehen. Und mit ihrem Namen haben die Kanäle wie Smosh Games aufgebaut und dieses ganze Unternehmen groß gemacht, keinen einzigen Cent bekommen dafür. Krass. Das dachte ich. Ich dachte, die wären damit, ja, unfassbar. Also mein Gedanke war, die haben mit Venture Capital diesen Kanal gekauft, was ich eine richtig smarte Idee fand. Man kauft sich einen richtig großen Kanal, den größten, nutzt deren Reichweite, um weitere Kanäle aufzubauen, wie Smosh Games, wo man dann sozusagen um die Marke herum Kanäle aufbaut. So wie Yplay genau. Zum Beispiel. Und also die Idee war gut und war auch solide, weil mit Smosh Games hat es ja wirklich funktioniert. Ich war ja sogar mal bei Smosh Games. Warst du damals dabei bei den Menschen? Ich war mit Gronkh. Nee, da war ich schon wieder zu Hause. Mit Gronkh und Sarazar war ich in. Ich war auch bei Defy Media in deren Studio, was sie jetzt von heute auf morgen nicht gemacht haben. Wir haben da Smosh Games gedreht. Ich kannte auch Leute vorher schon durch meine Zeit in L.A., die bei Defy Media gearbeitet haben. Und Defy Media zum Beispiel hat ja auch Honest Trailer, Screen Junkies und so weiter. Ihr könnt jetzt übrigens wieder einen Strich machen auf eurer Bingo-Liste, wenn Robin erwähnt, dass er mal in L.A. gewesen ist. Gibt es sowas? Ich habe mir sagen lassen, sowas gibt's. In dem Fall. Leute sammeln das. Ich verstehe überhaupt nicht, warum sich darüber so lustig gemacht wird. Das ist so, als würdest du eine Strichliste, wie oft du sagst, dass du bei Giga warst oder so. Das ist einfach. Gibt's vielleicht auch. In dem Fall ist es eine wichtige Anekdote. Ja, ist ja gut. Weil ich mich auf. Ich diese Firma kenne. Auf jeden Fall haben die auch Screen Junkies zum Beispiel. Haben die jetzt gerade vor kurzem verkauft an Fandom, den Betreiber von Wikipedia, also für diesen Fan-Wikipedia-Seiten. Und mega skurril. Sie haben Orme zum Beispiel betrieben. So ganz riesige Kanäle, die unglaublich erfolgreich waren. Haben auch Leute abgeworben, zum Beispiel der Joe Beretta von Barrett's und Beretta und dann später SourceFed hat dann da gearbeitet als Head of Creative für Smosh und so weiter. Also die haben sich so ein riesen Team zusammengebaut, hatten aber halt auch Büros in Beverly Hills und New York City. Das ist halt das Einzige, woran ich es mir erklären kann, weil diese ganzen Systeme sind auf so wackeligen Füßen gebaut. Ja, gerade vor 1 bis 2 Jahren haben die noch mal 70 Millionen Dollar in Investmentfunding bekommen, während sie schon super profitable Kanäle hatten. Smosh Games und Smosh, die haben Kohle gemacht wie sonst irgendwas. Und dann haben die on top noch mal 70 Millionen bekommen und haben es geschafft, das von heute auf morgen irgendwie alles zu verbrennen. Und dazu kommt noch, und das ist eigentlich jetzt die Story, die so ein bisschen dramatisch drumherum ist, unglaublich viele Arbeitsplätze verloren gegangen, unglaublich viele Kanäle geschossen. Smosh war unklar, was da jetzt passiert, wer das jetzt kauft, wie es da weitergeht. Also auch so crazy, dass diese Creator diesen Kanal verkauft haben, keinen Cent je bekommen haben dafür, dass sie das da integriert haben, außer halt ihr Gehalt. Und das Gehalt war wahrscheinlich sogar geringer, als wenn sie den Kanal einfach selber hätten weiter betreiben können. Richtig skurril. Jetzt ist das Ding pleite, aber die waren auch immer noch ein Netzwerk und hatten ungefähr 50 Creator noch bei sich, unter anderem MatPat von Game Theory und Film Theory. Und der hat jetzt ein Video gemacht, in dem er offenlegt, dass die halt auch die AdSense-Einnahmen behalten haben. Für 2 Monate oder so, ne? Für 2 Monate ungefähr, glaube ich, ja. Und das fand ich so eine Sache, das war mir immer bewusst und ich dachte, dass das alle wissen, aber war wohl für auch in Amerika jetzt Jahre später, nachdem in Deutschland sowas wie Mediakraft schon lange zurückliegt, war das für viele jetzt eine Offenbarung, dass jemand sagt, Netzwerke sind übrigens scheiße und alle so, hat er nicht gesagt, was? Netzwerke nehmen das Geld und behalten das? Was er ja sagt, also, und das ist ja eine gängige Vorgehensweise, dass das Geld, was ausgeschüttet wird von Google, das wandert zuerst an das Netzwerk an das CMS, und das Netzwerk bezahlt dann den YouTuber und das ist immer schon so gewesen. Ja. Und er hat das jetzt offengelegt und ganz viele Leute hat das überrascht, was mich überrascht. Aber es ist tatsächlich so, wenn du in so einem CMS bist, also einem Netzwerk, dann gehen die AdSense-Einnahmen von Google an das Netzwerk. Die ganzen Werbeeinnahmen mit externen Partnern gehen auch an das Netzwerk. Und das Netzwerk überweist dir dann deinen Anteil, von dem sie ihren Anteil behalten. Das war schon immer, fand ich auch spannend, das ist für in Amerika jetzt anscheinend News, bei uns ist das seit 3 Jahren altes Ding, dass die Netzwerke sich so aufgeblasen haben, weil dadurch halt sah es so aus, als würden die Millionen an Umsatz machen, von dem sie aber ja nie, also sie hätten ihren Umsatz ja nicht, also ihren Gewinn nicht erhöhen können in diesem Umsatz, weil das einfach ein durchlaufender Posten war. Also so, als würdest du sagen, meine Umsatzsteuer, die ich einnehme, habe ich richtig was eingenommen, vielleicht senkt dir der Staat nächstes Jahr die Umsatzsteuer auf 5%. Vielleicht heiratet mich eine aus Osteuropa, weil sie denkt, ich bin reich. Ja, also richtig skurril. Und das Ding ist, die haben wir halt über 2 Monate wohl dieses Geld nicht weiter überwiesen und haben so 1,7 Millionen Dollar von diesen ganzen Creatoren jetzt einbehalten und die sind jetzt auch mit futsch. Und das lässt er jetzt in dem Video aber auch so ein bisschen so darstellen, wie so, oh, der Teufel und mein Leben zerbricht. Die haben ihr Geld geklaut und so weiter. Wenn man das mal ausrechnet, dann verdienen diese, also 1,7 Millionen auf 50 Leute, ich glaube, wenn du das runterrechnet, sind es irgendwie 34.000. Das heißt, der durchschnittliche Kanal macht irgendwie 34.000 Dollar an AdSense-Einnahmen pro Monat. Das heißt, die werden spätestens im März nach einem Monat schon wieder was zu essen sich leisten können. Also ich will es nicht herunterspielen. Wir würden wahrscheinlich genauso. Nein, die haben ja auch Mitarbeiter und so weiter. Das ist ein laufendes Business. Das ist schon ein Problem. Man soll es nicht herunterspielen. Aber ich meine, in so einem Fall, es ist immer doof, wenn jemand bankrott geht. Ich glaube, man sollte sich eher fragen, und das ist das große Problem bei diesen Netzwerken, will man in so einem Netzwerk noch noch sein? Vertraut man so einem Netzwerk noch? Denn die Dinger sind halt so wahnsinnig wackelig. Ich erinnere mich noch vor, das ist jetzt Jahre her, da, wir beide haben uns ja kennengelernt, weil du damals bei Mediakraft gearbeitet hast. Da stand, standest du, ich habe die Geschichte mal schon auch beim Podcast-Festival erzählt, standest du mit dem Dominik. Ich glaube, Benny war das damals noch. Benny war nicht dabei, der kam dann, der war nicht bei diesem Meeting dabei. Und der Christoph Krachten standen bei uns bei Giga vor der Tür und erzählten uns dann, wie machst du YouTube? Und dann gab es immer Workshops im Mediakraftbüro, was in einem wahnsinnig teuren Gebiet auch war, das hier in Berlin. Die teuerste Gegend eigentlich, die wir so haben. So ein Loft oben im Dachgeschoss, riesengroß. Und dann gab es dann diese Brainstorming-Dinger, wo dann alle YouTuber waren. Da habe ich damals Robert Hofmann kennengelernt. Da hat man dann die Ape Crimes zum ersten Mal gesehen und LeFloid. Dann die Fernseher, die wir hatten. Ja, hatten da war Fernseher. Überall Fernseher. Jeder hatte niegelnagelneue MacBooks. Und in diesen Meetings wurde dann halt, wurde uns dann erzählt, was man machen muss. Und es ist witzig, dass all diese Dinge, ihr müsst so und so viele Hashtags benutzen, ihr müsst euch mit, ihr müsst mindestens einmal pro Monat in euren, also es war dann zum Beispiel vorgesehen, dass man in der Video, hinten in der Video, wie heißt das Ding? Endcard. Endcard, dass du auf jeden Fall eine Endcard machst, weil es Leute gab, die nicht gemacht haben, dass du dann aber auf zwei Creator von Mediakraft verweist und dass so quasi so eine Kette entsteht. Und all das macht heute keiner mehr. Das bringt auch alles im Grunde gar nichts mehr. Ja, das stimmt mehr. Nicht. Also Endcards sind schon noch, gibt es schon noch inzwischen neue Funktionen dafür. Auf den eigenen Content zu verweisen, aber, ja. Aber du machst es ja nicht mehr, dass du, also diese Ketten, die funktionieren nicht mehr. Deswegen ein Mythos, den es ja auch gibt, das finde ich spannend. Mediakraft hat das ja alles nicht erfunden und auch nicht rausgefunden. Das basiert alles auf einem Playbook, was YouTube selber rausgegeben hat. Das gibt es heute auch immer noch öffentlich. Das Creator Academy, inzwischen als Videoserie. Hat sich noch nie jemand angeguckt. Früher war das so ein Buch, genau. Und die Netzwerke haben riesig Kohle damit verdient, dass sie halt einfach ihren Creatern quasi Dinge gesagt haben, die man sich in einer Stunde selber aneignen konnte, indem man einfach das Buch liest, das YouTube selber rausgegeben hat. Weil YouTube selber hat nämlich selber mal ein Netzwerk gekauft, eines der allerersten, und damit auch zwei Kanäle erworben. Ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, aber Vsauce zum Beispiel, der Kanal, der gehört YouTube. Weil die den damals mit erworben haben mit diesem Netzwerk und haben darüber dann ganz viele Tests, haben so eine eigene Unit gegründet, die all dieses Wissen gesammelt hat, in so ein Buch reingedruckt hat und das Buch an die Netzwerke geschickt hat und die haben das dann den Creatoren erzählt und dafür 50% deren Einnahmen genommen. Richtig lustig. Es ist, diese Woche gab es noch so ein, zwei andere Dinge. Unter anderem BuzzFeed zum Beispiel hat erklärt, dass sie ihren 15% entlassen und das Schreckliche daran, gerade von BuzzFeed News. Und das sind die einzigen, sind die guten gut Journalismus sind, gemacht haben. Das ist das Fatale an der Sache. Da sieht man auch abermals, und das hatten wir ja auch schon besprochen, auch, dass sich auch diese Gebilde, dass sich der normale Journalismus, wenn er nicht durch Clickbait getrieben ist, auch nicht mehr hält. Und BuzzFeed ist ja so eine Internetfirma, die man, glaube ich, assoziiert mit diesem Boom im Netz. Und ich glaube, Facebooks Algorithmusänderung hat da sicherlich viel mit zu tun, dass da Umsätze eingebrochen sind für all diese Publisher. Also ich finde das richtig dramatisch, weil für mich Machinima, Defy und auch BuzzFeed sind drei so Medienkonglomerate. Als ich angefangen habe mit YouTube, als ich angefangen habe, bei Mediakraft zu arbeiten und auch davor, darf ich nicht sagen, aber bei Philip DeFranco gearbeitet habe. Also warst du mal in L.A.? Da war das, der Traum, David. Das war der Traum. Das war der Shit. Dass man irgendwann so ein Unternehmen aufbaut. Und das ist, um ehrlich zu sein, ist es für mich heute immer noch so ein bisschen der Traum, weißt du, mit Lester-Schwestern und mit dem eigenen Kanal und so weiter, einfach coolen Shit zu machen und mehr Leute einzustellen. Klar, klar. Und mehr Content machen zu können, indem man halt mehr Leute dabei hat. Vielleicht auch andere Leute, die man selber cool findet. Das fand ich ja so toll bei mir. Das ist auch eine positive Sache, dass du kleine Creator findest und sagst, ich finde deinen Shit geil und ich finde es schade, dass es dich bisher noch keiner entdeckt hat. Wir machen dich jetzt groß. Und das würde ich mir voll wünschen. Das hätte ich voll Bock drauf, solche Sachen zu machen. Es gibt ja heute noch unendlich viele kleine, unentdeckte Kanäle, die man groß machen könnte. Julius Award war jetzt gerade. Die haben uns übrigens geschrieben, dass mindestens einer der Gewinner von dem Julius Award dadurch erfahren hat von den Nesterschwestern. Das ist sehr schön, ja. Ich wollte ja auch immer mein eigenes Magazin machen, aber der Journalismus ist ja genauso irgendwie am Ich finde das richtig schade, weil es so ein Zeichen dafür ist, dass dieser Traum von diesen eigenständigen digitalen Unternehmen dann doch nicht funktioniert. Gleichzeitig gibt es immer wieder andere Leute, auch in Deutschland, jemanden wie Sallys Tortenwelt, die super erfolgreich ist und ein eigenes Business hat und auch andere Creator, Leute, die halt dann so wie ein Dena mit Spielkind und mit seinem eigenen Management halt einfach sowas in die Richtung gründen und damit super erfolgreich sind. Also ich glaube, es geht schon noch auch in den USA gibt es ja Beispiele, zum Beispiel hier Rhett & Link oder auch die Jungs von Rooster Teeth oder sowas, die erfolgreich immer noch ein Medienunternehmen führen. Inzwischen auch gehören auch zu einem großen Medienkonzern, aber machen das immer noch sehr erfolgreich. Und das, es geht. Es geht, aber es ist halt trotzdem so ein, der hinterlässt so ein komisches Gefühl, wenn solche Sachen versagen, finde ich. Wir müssen leider aufhören, weil ich los muss. Ja. Eigentlich hätten wir noch was sagen können zu den neuen YouTube-Richtlinien. Die verbieten jetzt nämlich tatsächlich offiziell, dass sie Die verbieten es nicht so richtig, aber es, Verschwörungstheorien oder Videos, die jetzt Verschwörungstheorien verbreiten, werden nicht mehr recommended. Genau, das wird jetzt nicht mehr, möglicherweise nicht mehr in den Trends aufpassen. Und ich wollte euch eigentlich noch einen Kinofilm bzw. eine Doku empfehlen, nämlich Fahrenheit 11.9, der neue von Michael Moore. Kann man sich auch rantasten für all die, die sich zum Thema Trump und der amerikanischen du hast ihn auch noch nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich empfehlen würde gerne deine Meinung. Vielleicht guckst du ihn dir mal an und wir reden nächste Woche drüber. Ja, können wir vielleicht machen. Und an dieser Stelle nochmal Hashtag Rudel. Werbung für rudel.io und denkt dran an umfrage.lästerschwestern.com mit Ä. Ja, falls ihr eine App habt, die heißt, bitte melden. Wir machen Werbung für alles.